بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد أمير المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir sind angekommen beim 10. Kapitel المسائل الشخصية. Das bedeutet die persönlichen Angelegenheiten. Ja, die Angelegenheiten, die einen selber betreffen. Al-Masail al-Shakhsiyya oder Shakhsiyya, persönliche Angelegenheiten. Und das hat 15 Unterpunkte. 15 Unterpunkte. Erstens, Schorbul Khamr. Berauschendes zu trinken. Der Muslim darf nichts trinken, was berauschend ist, sei es viel oder wenig. Der Beweis ist die Aussage Allahs, Surah 5, Vers 90. O die ihr glaubt, berauschender Trank sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans, so meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge. Der Gesandte Allah sagte, unmöglich für jemand, der Alkohol trinkt, während er trinkt, dass er Mu'min ist. Bukhari und Muslim. Natürlich ist er, der Alkoholtrinker, ein Muslim, aber ein Sünder. Man darf diesen Hadith ja nicht falsch verstehen. Okay. Zweitens. So. Du musst den verbotenen Gesang kennen. Musik und Singen ist generell haram im Islam, außer es ist frei von verbotenen musikalischen Instrumenten und frei von anderen Verboten, wie schmutzige Wörter, Fluchen, Kuffar imitieren, anderes Geschlecht imitieren, über Sinna reden, über unverschämte Sachen zu reden, Männer und Frauen in einem Raum und so weiter und so weiter. Aber diese Dinge muss man lernen natürlich. Okay? Wenn jetzt jemand einfach ein Naschid, ein Bruder macht ein Naschid, und er singt zum Beispiel, oder was er singt, er macht ein Naschid und über zum Beispiel, wie soll ich sagen, über den Mut der Muslime oder so. Sowas geht ja nicht. Okay, aber man darf jetzt nicht diese Gitarre einbauen und das und das und jenes. Das muss man. Musik ist ein Thema ja für sich selber, aber dass man es das weiß, dass man Musik nicht machen soll, hören soll und so weiter und so weiter. So. Surah 31, Vers 6. Unter den Menschen gibt es manche, der zerstreuende Unterhaltung erkauft, um die Menschen von Allahs Weg ohne richtiges Wissen in die Irre zu führen und sich über ihn lustig zu machen. Und so weiter. Und sich über ihn lustig zu machen. Diese Aya wurde über einen Mann von Quraysh herabgesandt, welcher pflegte, dem Gesandten zu folgen und erzählte den Leuten Geschichten mit Hilfe von singenden Mädchen und Musik, um die Leute vom Gesandten und seiner Predigt abzuhalten. Allah tadelte ihn und verbot Musik. Und der Gesandte Allah sagte, in meiner Umma wird es Leute geben, die Sina, Unzucht, Seide, Alkohol und Musikinstrumente erlauben werden. Hadith in Bukhari, Tabarani, Bayhaqi. Was heißt das? Dass Musik haram ist, weil sonst hätte er nicht gesagt, es wird Leute geben, die es erlauben werden. Also das zweite war El-Rina El-Muharram. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. At-Tamthil. Schauspielen. Also, okay, manche Formen davon sind erlaubt, um etwas zu demonstrieren, zum Beispiel. Aber es ist zum Beispiel nicht erlaubt, in einem Hollywood-Film mitzuspielen und danach als Schauspieler in einem Hollywood-Film oder sowas mitzuarbeiten. Und man lügt dort, man macht dort unzüchtige Sachen in diesem Film und so weiter. Deswegen diese Art von Schauspielen ist nicht erlaubt. Abu Bakr überliefert das Gesandte Allah, was er ihm sagte. Und ich warne euch vor Falschaussage und falsches Zeugnis. Also falscher Zeuge zu sein. Ich warne euch davor, Falschaussage und falsches Zeugnis zu geben. Wie oben, ja, ne? Der Gesandte wiederholte das, bis wir dachten, er hört nie auf. Hadith in Bukhari. Viertens. At-Tashkhis, imitieren. Also man darf nicht einen Menschen so imitieren, indem man sich über ihn lustig macht oder so. Abu Bakr überliefert über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, er sagte es dreimal, soll ich euch nicht von den großen Sünden informieren? Wir sagten doch, o Gesandter Allah. Er sagte, Allah Partner beigesellen, ungehorsam gegenüber den Eltern und Qawlu-Dhur und Shahadatu-Dhur. Das heißt, die Falschaussage und das falsche Zeugnis. Okay? Man imitiert ja nicht einen Muslim und macht sich lustig über ihn oder so. Indem man seine Körper, die Dinge, die für ihn, wie sagt man, die für, mit denen er bekannt ist, dass man damit dann ihn imitiert, sich über ihn lustig macht oder so. Okay? Ja. Fünftens. Das heißt, Statuen besitzen oder Götzen besitzen. Also man darf keine Götzen im Haus haben zum Beispiel. Man darf keine Götzen besitzen. Aber Talha überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Engel werden niemals ein Haus betreten, wo ein Hund oder Götze ist. Hadith im Bukhari und Muslim. Ali sagte, radiallahu anhu, soll ich dich nicht auf eine Mission senden, wie der Gesandte mich sandte? Also gleiche Mission, ja, ne? Dass du keine Statue einer lebenden Kreatur oder Schöpfung lässt, ohne sie zu verunstalten, oder ein erhobenes Grab, ohne es zu ebnen. Hadith in Muslim. Sechstens. Rasm kul wie Ruh. Lebendes Zeichnen. Rasm kul wie Ruh. Lebendes Zeichnen. Man darf nichts zeichnen, was lebendig ist. Zum Beispiel ein Menschen. Oder so. Aisha überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Haus nicht betrat. Und sie sagte: Sag mir, was ich falsch tat. Und ich werde bereuen. Er sagte: Was ist dieser Kissen? Sie sagte: Ich kaufte es für dich, damit du darauf sitzen und schlafen kannst. Er sagte: Derjenige, der es gemacht hat, wird in der Akhira bestraft werden und es wird fortdauern und er wird gefragt, dem Leben zu geben, was er erschuf. Und sie werden dazu niemals in der Lage sein. Und die Engel betreten nie ein Haus, welches Bilder hat. Hadith in Bukhari, Nummer 5957, Muslim Nummer 2107, Musnad Imam Ahmed Nummer 25.559. Aun bin Abi Juhayfa überliefert, dass ich sah meinen Vater einen Sklaven kaufen, der ein Profi im Schröpfen war, yani in Hijama, und befahl, dass seine Instrumente fürs Schröpfen, yani, kaputt gemacht werden sollte. Ich fragte ihn nach dem Grund. Er antwortete: Allahs Gesandter verbat, Geld zu nehmen für Blut, Hund und den Lohn einer prostituierten Sklaven. Er verfluchte die Tätowiererin und Tätowierten, den Verschlinger von Zinsen und den Bildermacher. Hadith in Bukhari. Okay, jetzt will ich die Tafeln schon. Skulpturieren. Skulpturieren bedeutet, also Statuen herzustellen. Und das darf man auch nicht. Und der Hadith habe ich schon erwähnt, über Ali radiallahu anhu: Soll ich dich nicht auf eine Mission senden, wie der Gesandte mich sandte, dass du keine Statue einer lebenden Kreatur oder Schöpfung lässt, ohne sie zu verunstalten. Hadith in Muslim. Okay. Achtens. Achtens. Ad-Darar. Ad-Darar bedeutet Schaden. Der Gesandte Allah sagte: La darara wa la dirar. Kein Schaden an dich, also an dich selbst, noch an andere. Hadith in Ibn Majah und At-Tarakutni. Neuntens. Ad-Dirar, anderen zu schaden. Davon auch nicht. Einfach so, darf man nicht, Jane. Hadith habe ich schon erwähnt. Ibn Majah Dar-Qutni, kein Schaden an dich selber, noch an andere. Zehntens. Al-Unsuriya, Rassist, yani der Muslim, darf kein Rassist sein, er ist kein Rassist. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Die gesamte Menschheit ist von Adam und Hawa. Ein Araber ist nicht besser wie ein Nicht-Araber und ein Nicht-Araber ist nicht besser wie ein Araber. Genauso ist ein Weißer nicht besser wie ein Schwarzer oder ein Schwarzer besser wie ein Weißer, außer durch Gottes Furcht und gute Tat. Lerne das oder merke, dass jeder Muslim des anderen Muslims Bruder ist und dass die Muslime eine Bruderschaft bilden. Muslim. Hadith in Muslim. Ja, der Muslim ist kein Rassist. Wie in dem Hadith, den ich erwähnt habe. Elftens. Al-Qawmiyya. Al-Qawmiyya. Völkerisch. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt über Nationalismus, Rassismus, Patriotismus: Verlass es stinkt, yani. Lass es stinkt, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, Hadith im Muslim und Bukhari. Über Nationalismus sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam dies. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Ohne Zweifel, Allah hat von euch den Stolz der Arroganz der Jahiliyyah und dem Ehren der Vorfahren genommen. Ihr seid alle Kinder Adams und Adam wurde aus Ton gemacht. Leute sollten oder müssen ihren Nationalstolz aufgeben, denn es ist eine Kohle von den Kohlen des Höllenfeuers. Wenn sie es nicht aufgeben, wird Allah sie mehr erniedrigen, wie einen Wurm, der sich selbst durch Chara drückt. Was ist Chara? Ja, eine Dung. Ja, Kot, ja, also. Derjenige. Und das ist nicht mein Beispiel. Der Gesandte Allah sagte das in der Hadith in Abu Dawud Tirmidhi. Abu Dawud Tirmidhi. So. Zwölftens. Al-Wataniya, Patriotismus. Al-Wataniya, Patriotismus. Die Hadith haben wir schon erwähnt. Der Gesandte Allah sagt über Patriotismus: Verlass es oder lass es stinkt. Hadith in Bukhari Muslim. Und der Hadith in Abu Dawud Tirmidhi. Der Gesandte Allah sagte: Ohne Zweifel, Allah hat von euch den Stolz der Arroganz der Jahiliyyah, also der Unwissenheit, und dem Ehren der Vorfahren genommen. Ihr seid alle Kinder Adams und Adam wurde aus Ton gemacht. Die Leute müssen ihren Nationalstolz aufgeben, denn es ist eine Kohle von den Kohlen des Höllenfeuers. Wenn sie es nicht aufgeben, wird Allah sie mehr erniedrigen, wie einen Wurm, der sich selbst durch Chara drückt. Hadith in Abu Dawud Tirmidhi. Chara ist ja ein Dung, also das, was der Kot, yani. Und zehntens, nein, nicht zehntens, sondern der Gesandte Allah sagte: Die gesamte Menschheit ist von Adam und Hawa. Ein Araber ist nicht besser wie ein Nicht-Araber. Und ein Nicht-Araber ist nicht besser wie ein Araber. Genauso ist ein Weißer nicht besser wie ein Schwarzer oder ein Schwarzer besser wie ein Weißer, außer durch Gottes Furcht und gute Tat. Merke oder lerne, dass jeder Muslim des anderen Muslims Bruder ist und dass die Muslime eine Bruderschaft bilden. Hadith in Muslim. 13. Al-Asabiyya, Nationalismus. Der Muslim darf kein Nationalist sein. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Wer auch immer den Gehorsam verlässt und sich von der Jama'a trennt und stirbt, stirbt den Tod der Jahiliyyah. Wer immer unter dem Banner des Blinden kämpft, zornig wird für die Asabiyya oder dazu aufruft oder die Asabiyya unterstützt und dann stirbt den Tod der Jahiliyyah. Hadith Muslim, Band 6, Seite 21. So, 14. Al-Qabaliyya, Stammesbewusstsein in der Nation. Also dieses Stammestum. Stammestum. Jabir ibn Abdullah überliefert. Und ein Muslim hat das auch nicht, ne? Also Al-Qabaliyya, der Muslim auch nicht. Diese Punkte hat der Muslim nicht. Jabir ibn Abdullah, oder sollte er nicht einen haben? Wenn er es hat, muss er es entfernen. Und daran arbeiten. Jabir ibn Abdullah überliefert, dass ein Mann von den Muhajirun, von einem Mann, der Ansar gereizt wurde, ja, ne, provoziert wurde. Der Mann rief: O Ansar, unterstützt mich. Und der Muhajir rief: O Muhajirin, unterstützt mich. Also ihre Stämme gegen sich aufteilend. Der Gesandte Sallallahu sagte: Rufst du sie zu Dschahiliyyah? Verlass den Nationalismus, denn es ist etwas, das stinkt. Hadith Bukhari und Muslim. 15. Und das letzte Punkt, inshallah, für diese Kapitel. Al-Hizbiyya. Al-Hizbiyya. Ich habe jetzt übersetzt als Gruppenbewusstsein. Hizb heißt Gruppe. Aber also soll euch im Kopf sein, dass es ja eine Hizbiyya was Negatives ist. Also eine negative Art von Gruppenbewusstsein. Und der Hadith habe ich schon erwähnt. In Nummer 11. Aber ich erwähne nochmal. Der Gesandte Allah s.a.w. sagte: Ohne Zweifel, Allah hat von euch den Stolz der Arroganz der Jahiliyyah, also Jahiliyyah ist die vorislamische Zeit, normalerweise, oder den von heutzutage, wenn jemand die Zeit vor seinem Praktizieren des Islams nennt man auch Jahiliyyah und so weiter und so weiter, aber hier ist gemeint die Jahiliyyah, Zeit vor dem Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhim, ohne Zweifel, Allah hat von euch den Stolz der Arroganz der Jahiliyyah und dem Ehren der Vorfahren genommen. Ihr seid alle Kinder Adams und Adam wurde aus Ton gemacht. Die Leute müssen oder sollen oder müssen ihren Nationalstolz aufgeben. Denn es ist eine Kohle von den Kohlen des Höllenfeuers. Wenn sie es nicht aufgeben, wird Allah sie mehr erniedrigen, wie einen Wurm, der sich selbst durch Chara drückt. Hadith in Abu Dawud und Tirmidhi. Chara, habe ich schon dreimal erwähnt, bedeutet Kotiane. So sehr ist die Erniedrigung für diesen Nationalismus. Und Allah weiß am besten, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa hamdaka ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.